Kapitel 2 Eine tropische Welt. Tropische Wälder gibt es auf der Erde schon tausendmal länger als Menschen. Man kann also leicht so tun, als seien sie schon immer da gewesen. Zeitlose, urtümliche Wächter unseres Planeten. Ihr hohes Alter dient im Umweltschutz oftmals als wichtiges Argument. Die unberührten, unbewohnten Wälder werden dem gefährlichen, zerstörerischen Fortschritt der Industrie- und Landerschließung im 21. Jahrhundert gegenübergestellt. Selbst in der Populärkultur werden die tropischen Wälder in der Regel so dargestellt, dass Wandel oder Vielfalt keine Rolle spielen. Romanschriftsteller und Filmproduzenten nutzen nur allzu gern das immer gleiche Rankengeflecht, das immer gleiche dichte Unterholz und die immer gleichen dunklen, feuchten Umgebungen, um eine von Natur aus gefährliche, tropische Umwelt darzustellen. Und wie wir erfahren haben, ist auch Dschungel, das umgangssprachliche Wort für tropische Wälder, nichts weiter als eine allgemeine Bezeichnung für Wildnis. Würden solche Vorstellungen von unveränderlichen, gleichförmigen Wäldern stimmen, wir würden immer noch in einer Welt mit den in Kapitel 1 beschriebenen, von Bärlapp und Farnen beherrschten Wäldern der Devon- und Karbonzeit leben. In Wirklichkeit sind die tropischen Wälder heute in ihrer Gesamtheit die Heimat von mehr als der Hälfte aller Pflanzen und Tierarten der Welt. Das wäre sicher nicht der Fall, wenn sie alle gleich wären und sich während der letzten 300 Millionen Jahre nicht verändert hätten. In Wirklichkeit haben sich die tropischen Wälder im Laufe ihrer Geschichte als ebenso dynamisch, vor Leben sprühend und geografisch unterschiedlich erwiesen wie alle anderen Landschaften der Erde. Was ist ein tropischer Wald? Wie wir bereits in Kapitel 1 gesehen haben, gibt es darauf zwei breit gefasste Antworten. Die eine konzentriert sich auf die klimatischen Voraussetzungen, die für die heute bekannten Typen tropischer Wälder gegeben sein müssen – für tropische Regenwälder beispielsweise 2000 mm jährlicher Niederschlag, Mindesttemperaturen von 18 Grad und keine nennenswerte Trockenzeit. Eine solche Definition ist unter Umständen ungeheuer nützlich, wenn man in die sogenannte Tiefenzeit vordringt und sich mit erdgeschichtlichen Perioden wie Kambrium, Ordovizium, Silur und Devon beschäftigt. Damals waren große Teile der Erde nach der üblichen Vorstellung im klimatischen Sinn tropisch, und Wälder, die auf warme, feuchte Bedingungen angewiesen waren, erstreckten sich weit über die Äquatorregion hinaus. Sie liefern uns einen Einblick in die Umgebung der ersten Bäume und anderer Pflanzen, die, wie in Kapitel 1 erwähnt, die Landflächen der Erde besiedelten. Anhand von Definitionen, die sich auf die erforderlichen klimatischen Parameter beziehen, können wir auch besser einschätzen, dass es heute zu den Wäldern der Vergangenheit vielleicht keine genauen Entsprechungen gibt. Wie wir unter anderem in diesem Kapitel noch genauer erfahren werden, hat man mit Begriffen wie megathermale Feuchtwälder die Tatsache beschrieben, dass früher selbst in den unwahrscheinlichsten Regionen warme, feuchte, frostfreie Waldökosysteme existieren konnten, mit denen wir in dieser Form heute ausschließlich in den Tropen rechnen würden. Durch die Bewegungen der tektonischen Platten und damit auch der Paläobreiten der einzelnen kontinentalen Landmassen zu unterschiedlichen Zeiten und die Veränderungen der Klimasysteme kommt auf dem gewundenen Weg der Entstehung und Evolution tropischer Wälder eine weitere dramatische Ebene hinzu.